Herz in deinen Augen. Denn Himmel und das Glück, du hast in deinen Augen was und das ist mein Geschick. Du hast mit deinen Augen gesagt, ich hab dich lieb. Sie gaben mir die Antwort, die dein Mund mir schuldig blieb. Ihre dunklen Sterne zeigt den Weg mir ins Liebesland. Mit eurer Glut setzt ihr mein armes Herz in Brand. Du hast in deinen Augen den Himmel und das Glück. Und wer zu tief hineingeschaut, für den gibt's kein Zurück. In deinen Augen den Himmel und das Glück, und wer zu tief hineingeschaut, für den gibt's kein Zurück.